Cocktail für zwei. Kriminalhörspielreihe von Michael Koser. Heute Eifel Sauer. Das Jahr 1922 war angebrochen und die Welt drehte sich immer schneller. Landru, der schwarzbärtige Frauenmörder, verlor Bart und Kopf. Mit großem Getöse tagte zu Genua eine internationale Konferenz, die die Weltwirtschaft sanieren sollte. Ein gewisser Josef Vissarionowitsch Stalin wurde Generalsekretär der Kommunistischen Partei Russlands. Der französische Ministerpräsident Briand musste zurücktreten und Monsieur Poincaré übernahm seinen Posten. Das alles ist bekannt. Das alles steht in den Geschichtsbüchern. Dass der Eiffelturm, das weltberühmte Wahrzeichen der Stadt Paris, gestohlen wurde, das steht nicht in den Geschichtsbüchern. Am Nachmittag des 9. Mai 1922 nahm diese schier unglaubliche Geschichte ihren Anfang. Von hier aus ist Paris am schönsten, weil man den Eiffelturm nicht sieht. Wer hat das gesagt, Felix? Felix. Hm? Oh, verzeihen Sie, Cora, ich war in Gedanken. Und woran dachten Sie? Seit einem Dreivierteljahr hat die Welt nichts von Felix und Co. gehört. Daran dachte ich. Und daran, dass wir reich und träge geworden sind. Das ist der Fluch des Hohenzollernhorts. Wir brauchen nicht mehr zu arbeiten. Wir brauchen nicht. Aber wir könnten. Wir sollten. Der Eiffelturm. Das unauffällige Paar saß in einer unauffälligen Ecke des Restaurants auf der ersten Plattform des Eiffelturms. Beide hatten Tee nebst Biskuits zu sich genommen und ein wenig gelangweilt die Aussicht betrachtet. Doch jetzt hatten sie keine Augen mehr für das Trocadero, die Étoile, die Champs-Élysées. Sie hatten eine Idee. Der Diebstahl des Eiffelturms ist die hohe Schule für fortgeschrittene Glücksritter. Wer hat das gesagt, Cora? Ich weiß nicht. Dr. Serner? Ich habe das gesagt. Ach, Sie? Und ich sage Ihnen noch etwas. Wir werden den Eiffelturm stehlen. Nicht dieses Wort, Felix. Teuerste Cora, wir werden ihn kapern. Wir kapern den Eiffelturm. Und wenn wir ihn gekapert haben, Felix, was dann? Dann verkaufen wir ihn. Schwierig. Nicht für Felix und Co. Was brauchen wir? Einen Käufer. Mhm. Und einen Plan natürlich. Mhm. Ich habe da heute Morgen was in der Zeitung gelesen. An jenem historischen 9. Mai 1922, einem Dienstag, fand sich in der Pariser Ausgabe der Chicago Tribune auf Seite 3 folgende Notiz. Seit gestern beherbergt das Hotel Ritz einen interessanten Landsmann mehr. Es handelt sich um Mr. Joseph Gross aus Milwaukee, Wisconsin, wo unser großes, weites Land am weitesten und am amerikanischsten ist. Der Schrottkönig, welch stolzen Titel Mr. Gross ob seines Wirkungskreises trägt, weilt zum ersten Mal in Paris. Ich will mich amüsieren, ein bisschen einkaufen, mich umsehen, sagt der sympathische Junggeselle in den besten Jahren. Aufgepasst, ihr Mütter heiratswilliger Töchter, und auch aufgepasst, ihr genialen, brotlosen Künstler. Mr. Gross geht der Ruf eines großzügigen Mäzens voraus. Mittwoch, 10. Mai, abends. Nach einem opulenten Diner im Hotelrestaurant verließ Joseph Gross das Ritz, um sich in das berühmte Pariser Nachtleben zu stürzen. Doch wo, so fragte sich Joseph Gross in seiner transatlantischen Unschuld, wo war es zu finden? Und da er diese Frage nicht zu beantworten wusste, erkundigte er sich bei einem Experten, dem mit Medaillen, Tressen, Epauletten und goldenen Knöpfen überreich geschmückten Großadmiral, der ihm die Tür aufgehalten hatte. Womöglich sind Monsieur interessiert am neuesten Werk von Monsieur Cocteau, das Brautpaar vom Eiffelturm im Theater Atelier auf dem Montmartre. Theater? Ach, ich weiß nicht. Monsieur sind kein Freund der dramatischen Kunst. Doch, doch, ich sehe mir gern mal ein gutes Stück an. Mit Musik und Tanz und tieferer Bedeutung. Aber das kann ich in Milwaukee auch haben. Ich denke an was Leichteres, wenn Sie verstehen, was ich meine, Portier. Etwas Leichteres. Lassen Sie mich überlegen, Monsieur. Amüsement, Gepari, Unterhaltung für Erwachsene, Jubel, Trubel, Heiterkeit. Für Sie, Portier. Oh, merci, Monsieur. Ich könnte Monsieur das Casino de Paris empfehlen. Die Maison Guette, Maurice Chevalier. Und 20 nackte Frauen, Monsieur. Da kommen wir der Sache schon näher. Oder die Folie Bergère, 100 nackte Frauen. Noch besser. Auf in die... Folie Bergère. Folie Bergère. Moment. Immer mit der Ruhe, Monsieur. Das Programm beginnt erst um 10. Dann gehe ich vorher was trinken. Aber nicht Ihre komischen Aperitifs, die wie Hustensaft schmecken. Wo kriege ich einen anständigen Martini, Portier? In der New York Bar, Monsieur. Rue Donneau. Soll ich Ihnen ein Taxi rufen? Lassen Sie nur. Ich vertrete mir ein bisschen die Beine. So long. Gemächlich, doch zielstrebig, schritt Joseph Gross über die Place Vendôme und durch die Rue de la Paix. Er sah sich nicht um. Hätte er es getan, hätte er wahrgenommen, dass ein kleiner Mann mit steifem Hut und hochgeschlagenem Kragen sich an den Portier des Ritz heranmachte, eine Banknote wechselte dem Besitzer, der kleine Mann lauschte aufmerksam den Worten des Portiers und begab sich sodann eilends zum nächstgelegenen öffentlichen Fernsprecher. Martini! Kommt sofort! Nicht viel los bei Ihnen. Finden Sie. Da sehen Sie außer mir noch einen Gast. Also wenn Sie mal wieder zu uns kommen, rufen Sie vorher an. Dann bestellen wir ein Dutzend Professionelle von Pigalle eigens für Sie, damit Sie sich nicht einsam fühlen. Herr Martini. Joseph Gross trank und wurde von einem leichten Heimwehanfall heimgesucht. Die leere Bar, der mürrische Mixer, der staubtrockene Cocktail, die verschrumpelte Olive. Alles das erinnerte ihn sehr an Milwaukee. Er erhob sich vom Hocker, um die wenig gastliche Stätte zu verlassen, und setzte sich gleich wieder. Zwei Gäste hatten die New York Bar betreten. Eine aparte, schlanke Frau, dunkeläugig, dunkelhaarig, in unaufdringlicher Eleganz gewandet, und ein eher unschöner Mann mit dicken Brillengläsern und einem dünnen Schnurrbart unter einer übergroßen Nase. Sie nahmen am Tresen Platz und bestellten. Er einen doppelten Wodka, sie einen Martini, was Joseph Gross angenehm berührte. Während der Mann leise, aber intensiv auf die Frau einredete, sah diese sich gelangweilt um. Der gutturale Redefluss ihres Begleiters schien sie kaum zu interessieren. Umso interessanter fand sie offenbar Joseph Gross. Sie musterte ihn ungeniert, von Kopf bis Fuß, sah ihm ins Gesicht, lächelte ihm zu. Joseph Gross war hingerissen. Er lächelte zurück und winkte dem Barmixer. Noch ein Martini für die Dame. Oder würden Sie lieber eine Flasche Shampoos mit mir trinken, Madame? Mademoiselle, merci, Monsieur, ich bleibe bei Martini. Auch wenn er nicht gerade von allerbester Qualität ist. Da haben Sie verdammt nochmal sehr recht, Mademoiselle. Kommen Sie oft hierher? Monsieur, Sie belästigen die Dame. Das glaube ich nicht. Ich habe eher den Eindruck, Sie sind ihr lästig. Sie sind unverschämt, Monsieur. Wissen Sie was, Freundchen? Halten Sie den Mund, setzen Sie sich wieder hin und trinken Sie noch einen Wodka. Auf meine Rechnung. Sie sind ein Frechling, Monsieur. Ein ungeschobelter Rüpel. Gehen Sie hinaus, auf der Stelle. Hinaus? Gute Idee, Freundchen. Nach Ihnen. Sie gehen nicht, werde ich Sie hinauswerfen. Sie? Und wer noch? Seien Sie vorsichtig, Freundchen. Ich kann boxen. Oh, wenn Sie nicht gehen, na dann gehe ich. Einverstanden. Komm, Coco. Geh du nur voraus, Igor. Ich bleibe noch ein bisschen. Nicht, du kommst mit, Coco. Lassen Sie Ihre schmutzigen Finger von der Dame. Unter den bewundernden Blicken besagter Dame ging Joseph Gross in die Linksauslage, woraufhin der Mann namens Igor es vorzog, die Bar schnellstmöglich zu verlassen. Joseph Gross entspannte sich und nahm neben der Verlassenen Platz. Ich darf mich mal an Ihrer Seite parken, Mademoiselle. Gross ist der Name. Joseph S. Gross aus Milwaukee. Call me Joe. Auf Ihr Wohl, Joe. Die kleine Szene eben dürfen Sie Igor nicht übernehmen. Er ist zu impulsiv, wissen Sie. Er ist nämlich Russe und Künstler. So? Ja, Musiker. Ach was, spielt er Saxophon? Ach nicht doch, er komponiert fürs Ballet Russe. Und wenn er Igor Strawinsky persönlich wäre? Er ist Igor Strawinsky, Joe. Wirklich? Von mir aus. Reden wir lieber von Ihnen, Mademoiselle. Wer sind Sie? Was tun Sie? Ich mache Hüte. Sie sind Modistin? Und Kleider. Also Näherin. Das Herz des Joseph Gross schlug höher. Er hatte von den Pariser Näherinnen und von ihren geradezu fabelhaften erotischen Qualitäten gehört. Ich heiße Chanel. Gabrielle Chanel. Sie dürfen Coco zu mir sagen. Mein großer, tapferer Ritter aus Amerika. Das Herz des Joseph Gross schlug noch höher. Der Ruf der berühmten Modeschöpferin war bis nach Milwaukee gedrungen. Sogar von ihrer Liaison mit dem Komponisten Igor Strawinsky hatte der Schrottkönig gelesen in Harper's Bazaar. Ist ja toll. Sie sind Coco Chanel, die diese schicken Kostüme macht, die jeden kennt, der in Paris was darstellt, bei der man alle Prominenten trifft? Nicht alle. Joseph S. Gross aus Milwaukee fehlt. Bisher. Das sollten wir schleunigst in Ordnung bringen. Kommen Sie doch zu meiner nächsten Abendgesellschaft, Joe, diesen Samstag. Mach ich, Coco. Was zieht man denn bei Ihnen so an? Smoking, frag. Ach, was Sie wollen. Bei mir geht's ganz zwanglos zu. Sie werden interessante Leute treffen. Künstler, Politiker, Unternehmer. Vor allem werde ich Sie wiedersehen, Coco. Das werden Sie, Joe. Leben Sie wohl. Oh, Sie wollen schon gehen? Es muss sein, Joe. Bis Samstag. Ich freue mich auf Sie. Ihre Adresse, Coco. Wo wohnen Sie? In Garch. Sie logieren natürlich im Ritz, Joe. Natürlich. Ich schicke Ihnen einen Wagen. Samstag, 13. Mai 1922. Gegen 9 Uhr abends sitzt eine schwarze Limousine vom Typ Unique L Joseph Gross in einer kleinen Vorortstraße ab vor einer prachtvollen Villa. Die Straße war ruhig, die Villa nicht. Aus ihren hohen Fenstern drangen die Geräusche einer großen Soiree. Und was das Ohr des Joseph Gross bereits auf der Straße vernahm, das sah sein Auge, nachdem er die Villa betreten hatte. In einem üppigen, exotisch geprägten Ambiente wimmelten dienstbare Geister mit gläsergefüllten Tabletts um zahllose Gäste. Gäste jedes Alters, jedes Geschlechts, jeder Größe. Trinkend, redend, gestikulierend. Joe Gross, ich freue mich, dass Sie meiner Einladung gefolgt sind. Wie gefällt es Ihnen bei mir? Mademoiselle Chanel. Coco, wollten Sie mich nicht Coco nennen? Coco, ich bin überwältigt. Unsere Gesellschaften in Milwaukee sind ja auch nicht gerade mickrig, aber das hier... Kommen Sie, Joe. Geben Sie mir Ihren Arm. Lassen Sie sich von mir ein wenig herumführen. Coco Chanel erschien Joseph Gross noch schöner als bei ihrer ersten Begegnung. Sie trug ein schwarzes Seidenkleid von raffiniert schlichtem Schnitt, das ihre körperlichen Vorzüge vollendet zur Geltung brachte. Haben Sie das selbst entworfen, Coco? Ich trage nur meine eigenen Kleider, niemals die meiner Kollegen. Wenn ich auch manche von Ihnen schätze und zu mir einlade. Sehen Sie, der alte Herr mit dem Spitzbart, links auf der Ottomane, ja. Das ist der berühmte Paul Poiret. Ah. Er redet gerade mit Sonia Delaunay, der Frau des Eiffelturmmalers. Sie malt auch, kubistisch. Nicht gerade mein Fall. Aber sehr modern. Was trinken Sie, Joe? Martini? Besser als in der New York Bar, das versichere ich Ihnen. Den Mixer habe ich aus London kommen lassen. Oder Ziehen Sie heute Abend Champagner vor? Oder gar Absinth? Joseph Gross trank und bestaunte mit großen Augen die prominenten Persönlichkeiten, die seine charmante Führerin ihm nannte. Jean Giraudoux war da, Pablo Picasso, Sacha Guitry, Louis Aragon, der Automobilhersteller Citroën, Erik Satie, der Komponist. Apropos, Ihr Freund Strawinsky ist nicht gekommen. Er schmollt immer noch. Leider hat auch André Gide abgesagt. Ah. Utrillo ist krank. Die Leber, zu viel Absinth. Und Cocteau kommt nie vor Mitternacht. Mein Gott, wer ist denn das? Wen meinen Sie, John? Da, die viereckige Person in Hosen mit den kurzen grauen Haaren. Ist das ein Mann oder eine Frau? Die kennen Sie nicht, Joe? Das ist eine berühmte Landsmännin von Ihnen. Gertrude Stein, Sammlerin von Kunst und Künstlern. Schreiben soll sie auch. Tritt nur mit Hofstaat auf. Ich sehe Ihren Bruder. Ihre ständige Begleiterin, Miss Toklas. Da, ja. Sehen Sie? Henri Matisse, Ihr bevorzugtes Sammelobjekt. Der kleine Dicke mit dem weißen Bart. Und wer ist der junge Mann mit dem Schnäuzer? Und dem breiten Kreuz, der ihr die Tasche nachträgt? Ihr neuester Protégé. Schriftsteller, gerade aus Amerika gekommen, wie Sie, Joe. Hemingford oder so ähnlich. Nie gehört. Prost, Coco. Tja, das ist das Pariser Leben. Dann wollen wir uns mal in den Strudel stürzen. Wo ist die Bar? Warten Sie noch einen Augenblick, Joe. Ich würde Sie gern einem ganz speziellen Gast vorstellen. Als er hörte, Sie seien heute Abend bei mir. Sie, Joseph Gross, der Schrottkönig aus Milwaukee. Da bat er mich, ihm und Ihnen Gelegenheit zu einer vertraulichen Aussprache zu geben. Ja, wer denn? Folgen Sie mir. In einem der hinteren Räume saß, vor einer Flasche Rotwein, ganz allein, ein älterer Herr im Cutaway. Klein, rundlich, mit einem grauen Van Dyck-Bart. Wieder riss Joseph Gross verblüfft die Augen auf. Den Mann kannte er aus der Zeitung, von Bildern. Das war doch... Monsieur Raymond Poincaré. Ach. Ministerpräsident und Außenminister der Französischen Republik. So was. Und Sie wollten mich sprechen, Monsieur Poincaré? Ganz recht, Monsieur Gross, in einer Angelegenheit von größter staatspolitischer Bedeutung. Das kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Aber wenn Sie meinen, dann mal los, worum geht's? Nicht jetzt, Monsieur Gross, und nicht hier. Sie werden Bescheid erhalten über unsere gemeinsame Freundin, Mademoiselle Chanel. Bald. Vielleicht schon morgen. Und bis dahin, Monsieur Gross, äußerste Diskretion. Selbstverständlich. Kein Wort von unserer Unterredung. Was für eine Unterredung? Sonntag, 14. Mai. Kurz vor 11 klingelte in der Suite Nummer 4 im Ritz das Telefon. Joseph Gross war gerade aufgewacht. Er hatte einen schweren Kopf und das unabweisbare Gefühl, Martini, Champagner und Absinth seien eine nicht eben empfehlenswerte Mischung. Hallo? Hier ist Coco. Coco? Wann sehen wir uns? Heute Nachmittag. Oh. In Le Bourget. Oh. Am Aerodrom. Sie wissen, wo das ist? Ich habe einen Stadtplan. Mieten Sie sich ein Automobil. Fahren Sie Richtung Nordost über die Porte de la Villette, dann die Straße nach Senlis. Senlis? Ja. Etwa 8 Kilometer hinter Saint-Denis auf der rechten Seite ist der Flughafen. Klar? Aha. 3 Uhr. Seien Sie pünktlich. Oh. Joseph Gross war pünktlich. Die Kirchturmuhr im Dörfchen Le Bourget schlug 3-mal, als sein Mietwagen, ein offener Lancia Lambda, auf das Flugfeld rollte und vor der niedrigen, wellblechgedeckten Baracke hielt, die weit und breit das einzige Bauwerk darstellte. Joseph Gross stellte den sportlichen Vierzylindermotor ab, stieg aus, schaute sich um. Keine Coco Chanel, nur ein Doppeldecker, der mit laufenden Propellern am Rand der Piste hielt. Der Pilot in Lederhelm und Fliegerbrille beugte sich aus dem offenen Cockpit und winkte. Galt das ihm? Joseph Gross trat zögernd näher. Beeilen Sie sich, Joe. Wir wollen starten. Coco! Hier, setzen Sie Helm und Brille auf. Steigen Sie ein. Gleich gehen wir in die Luft. Sie können fliegen, Coco. Boy Capel hat's mir beigebracht. Wie das Polospiel und das Springreiten. Keine Angst, ich bin eine gute Pilotin. Nun, machen Sie schon. Lassen Sie den Ministerpräsidenten nicht warten. Monsieur Poincaré, unkenntlich in seiner Aeronautenausrüstung, saß hinter dem Pilotensitz auf einer schmalen Bank. Joseph Gross zwängte sich neben ihn, schnallte sich an und schloss die Augen, als Coco Chanel das Flugzeug, einen umgebauten Bomber vom Typ Caudron R11, über die Piste jagte und in die Höhe zog. Als er die Augen wieder öffnete und vorsichtig über die Brüstung spähte, verschlug es ihm den Atem. Unter ihm, im Schein der Nachmittagssonne, lag Paris in all seiner Pracht und Größe. Und über das Häusermeer, über das blaue Band der Seine, über die Boulevards, die Museen, die Hotels, die Bahnhöfe warf, vom Marsfeld bis zum Montmartre, der Eiffelturm, seinen schwarzen Schatten wie ein gigantisches Ausrufungszeichen. In einem weiten Kreis flog Coco Chanel um das 300 Meter hohe eiserne Ungetüm und wie das Flugzeug, so schienen auch die Gedanken des französischen Ministerpräsidenten einzig und allein um den Eiffelturm zu kreisen. Ein Turm von schwindelerregender Lächerlichkeit, nutzlos und monströs, eine widerliche Säule aus verschraubtem Blech. Wissen Sie, wer das über den Eiffelturm gesagt hat, Monsieur Gross? Offenbar jemand, der ihn nicht mochte. Es war Guy de Maupassant. Ist er nicht schon lange tot? Und Charles Gounod und Alexandre Dumas, der Jüngere, und viele andere Geistesgrößen Frankreichs. Sie taten sich zusammen und schrieben einen warnenden Brief. 1887, als der Turmbau begann. Doch hat man auf sie gehört? Sieht nicht so aus. Da steht er, der Eiffelturm. Ein größenwahnsinniger Laternenpfahl, ein ästhetischer Schandfleck, eine riesige Pestbeule, die Paris, unser schönes Paris, aufs Grauenhafteste verunstaltet. Das muss ein Ende haben, Mesdames, Monsieur. Der Turm muss weg. Regen Sie sich nicht so auf, Monsieur Poincaré. Das ist gefährlich in Ihrem Alter. Knallrot sind Sie geworden. 1887 wurde ich Abgeordneter, Monsieur Gross. Den Bau des Eiffelturms konnte ich nicht verhindern, aber ich schwor mir, meine politische Karriere in den Dienst einer großen Aufgabe zu stellen, der Beseitigung der Vernichtung des abscheulichen Monsters. Jetzt bin ich Ministerpräsident. Jetzt ist es soweit. Endlich. Sagen Sie mal, Monsieur Poincaré, haben Sie keine anderen Sorgen? Oh, gewiss, Monsieur Gross. Frankreich ist arm, vom Krieg schwer gezeichnet. Der Wiederaufbau kostet Milliarden. Deutschland will nicht zahlen. Umso dringlicher ist es, dass wir uns eines unnötigen Kostenfaktors entledigen. Der Turm ist teuer, Monsieur Gross. Allein die Wartung... Er mag ja alles sein, Monsieur Poincaré, aber was habe ich mit dem Eiffelturm zu tun? Ja, verstehen Sie denn nicht... Sie sollen ihn abreißen und verschrotten, den Turm. Ich? Wer sonst? Sie sind der Schrottkönig. Sie sind Amerikaner. Sie können sowas. Sie sind in der Lage, den Abriss schnell durchzuführen und den Schrott zügig abzutransportieren. Das ließe sich machen. Was zahlen Sie? Nichts da. Sie zahlen, Monsieur Gross, den Schrottwert. 9 Millionen Kilo bestes Eisen. Pro Kilo 10 Centime. 900.000 Francs. Joseph Gross überlegte nicht lange. 900.000 Francs waren kein Pappenstiel und dass er sie beim Weiterverkauf der Einzelteile zurückbekommen würde, erschien ihm zumindest fraglich. Doch nicht der kurzfristige Profit stand im Mittelpunkt seiner Überlegungen, vielmehr die langfristige Macht der Reklame. Joseph S. Gross aus Milwaukee, der Mann, der den Eiffelturm abgerissen hat. Ein solcher Slogan war unbezahlbar. Joseph Gross, der sich bereits als Schrottkaiser sah, sagte kurz entschlossen: Abgemacht. Ich habe nichts anderes erwartet, Monsieur Gross. Im Namen der Französischen Republik erteile ich Ihnen hiermit den offiziellen Auftrag, den Eiffelturm abzureißen. Okay, wann? So bald wie möglich. In 4 Wochen. D'accord. Bis es soweit ist. Darum möchte ich Sie sehr eindringlich bitten, halten Sie sich bedeckt. Lassen Sie sich nicht in der Öffentlichkeit sehen. Aber ich hatte gehofft mit Mademoiselle Chanel. Unmöglich. Keine Soireen, keine Cocktailpartys. Niemand darf auf die Idee kommen, Ihre Anwesenheit in Paris habe mit dem Eiffelturm zu tun. Er hat recht, Joe. Wir dürfen uns nicht sehen, bis der Eiffelturm abgerissen ist. Aber dann... Ich werde mich beeilen. Sie kennen die Pariser nicht, Monsieur Gross. Ein unruhiges Völkchen. Wenn über den bevorstehenden Abriss auch nur das Geringste durchsickert, kann es zu Krawallen kommen. Vielleicht sogar zu einer neuen französischen Revolution. Also, psst, psst. Ich verstehe, Monsieur Poincaré. Achtung, wir setzen zur Landung an. Bleiben Sie angeschnallt, bis die Maschine vollständig ausgerollt ist. Fast 2 Wochen vergingen. Joseph Gross hielt sich weisungsgemäß bedeckt. Ein wenig missgestimmt, wenn er an die schöne Coco Chanel dachte. Doch dann wieder fröhlich angesichts des unerhörten Abrissunternehmens, das ihn weltberühmt machen würde. Er hatte nach Milwaukee gekabelt, ein Team von Spezialisten war unterwegs nach Europa. Alle Vorbereitungen liefen, es gab keine besonderen Vorkommnisse. Dann auf einmal... Freitag, 26. Mai 1922. Kurz nach 11 Uhr vormittags meldete sich der Empfang des Ritz telefonisch bei Joseph Gross. Ein Mrs. Stravinsky, Monsieur Gross, sind Sie zu Hause? Stravinsky? Merkwürdig. Sie sind nicht zu Hause für Monsieur Stravinsky. Doch, doch. Schicken Sie ihn rauf. Joseph Gross war beunruhigt. Was wollte der impulsive Russe? Sich rächen? Ihn womöglich zum Duell fordern? Der Besucher trat ein und obwohl er sich sehr höflich und nicht im Mindesten aggressiv gab, ließ die Unruhe des Joseph Gross nicht nach. Um Stravinsky spürte er eine seltsame Aura, eine Aura des Ungehörigen, des Widersprüchlichen. Und vom Zusammenstoß in der New York Bar wollte der Komponist überhaupt nichts mehr wissen. Ich verstehe nicht, was Sie meinen, Monsieur. Um auf den Zweck meines Besuchs zu Bitte. Kommen, mein Name dürfte Ihnen nicht unbekannt sein, Monsieur. Ich genieße einen gewissen Ruf in der Musikwelt. Ich weiß. Sie, Monsieur Gross, haben ebenfalls einen Ruf als... Mäzen der schönen Künste. Aha. Nachtigall, ich höre dir trapsen. Stoste? Nicht wichtig. Reden Sie weiter. Nun, warte. Der Mensch, Monsieur, lebt nicht von Brot allein. Es muss auch etwas Kunst bei sein, gewiss. Die Kunst, Monsieur, ist arm. Ich habe ein neues Ballett komponiert. Linus. Chef-d'œuvre. Was? Ein Meisterwerk. Sicher. Mein Freund Diaghilev will es aufführen mit seiner Truppe. Schön für Sie. Zweifellos, Monsieur. Doch wissen Sie, was eine Uraufführung kostet? Viel Geld, nehme ich an. Sehr viel. Viel mehr, als uns zur Verfügung steht. Insofern wäre der Zuschuss eines großzügigen Mäzens... Sie wollen Geld von mir? Wenn Sie es so unverblümt formulieren, Monsieur... Ja. Obwohl ich Sie in der New York Bar vor die Tür gesetzt habe? Schon wieder reden Sie davon. Was soll das? Wir haben uns bisher nie getroffen, Monsieur. Nicht in der New York Bar und nicht anderswo. Nikada. Wann soll denn das gewesen sein? Vor gut 2 Wochen. Am 10. Mai, abends. Das ist nicht möglich, Monsieur. Den ganzen Mai war ich im Süden, in Arcachon, in der Villa einer Freundin. Mademoiselle Chanel? Haben Sie etwas dagegen, Monsieur? Was nun den erwünschten Zuschuss betrifft... Ich werde es mir überlegen. Guten Tag. Strawinski ging und Joseph Gross begann zu grübeln. Seine innere Unruhe wurde immer stärker. Irgendetwas stimmte nicht. Joseph Gross verspürte den akuten Drang, Kontakt zu Coco Chanel aufzunehmen. Doch wie sollte er das anstellen? Ihre genaue Adresse war ihm unbekannt und im Telefonbuch stand sie nicht. Da fiel ihm etwas ein. In der Rue Cambon, nicht weit vom Hotel, befand sich Coco Chanels Boutique. Und dorthin lenkte Joseph Gross nach dem Lunch seine Schritte. Bedauere, Monsieur, die Patronin ist nicht zu sprechen. Was heißt das? Ist sie nicht da? Darüber darf ich Ihnen keine Auskunft geben, wenn Sie keine weiteren Wünsche haben, Monsieur. Vielleicht haben Sie ja welche, Mademoiselle. Wünsche, meine ich. Wünsche, die Sie sich nicht erfüllen können, weil sie mehr kosten, als eine Verkäuferin sich von ihrem Gehalt leisten kann. Monsieur. Nehmen wir an, ich greife Ihnen unter die Arme. Mit 100 Francs? Also, die Patronne ist in Arcachon, Monsieur. Da hat sie eine Villa. Sie ist mit Strawinski zusammen, dem Musiker. Aber unter uns, Monsieur, lange wird das nicht mehr gehen. Der Nachfolger soll schon bereitstehen. Wieder ein Russe, aber diesmal ein Großfürst. Ein Großfürst? Sagt man. Seit wann ist Mademoiselle Chanel in Arcachon? Schon lange, Monsieur. Anfang Mai ist sie gefahren. Ah. Ja, als das Wetter schön wurde. Und ist sie in der Zwischenzeit mal nach Paris zurückgekommen? Nicht, dass ich wüsste, Monsieur. So, so. Wie kann ich Sie erreichen? Haben Sie die Adresse Ihrer Chefin? Ihre Telefonnummer? Nein, Monsieur. Und wenn ich Ihnen nochmal 100 Francs? Wirklich nicht, Monsieur. Tut mir leid. Während Joseph Gross zurück zum Hotel wandert, gedanken- und sorgenvoll, begeben wir uns in ein sehr viel weniger mondänes Viertel von Paris. Im 5. Stock eines schäbigen alten Hauses in der Rue Mouffetard befindet sich ein schäbiges kleines Büro. Auf dem zerkratzten Messingschild an der Tür steht Achille Bourlamaque, private Ermittlungen jeder Art. Zurzeit hält Monsieur Bourlamaque sich in seinem Büro auf. Wir kennen ihn bereits. Er ist kein anderer als jener kleine Mann im steifen Hut, der sich am Abend des 10. Mai vor dem Ritz so interessiert an Joseph Gross gezeigt hatte. Monsieur Bourlamaque telefoniert gerade. 11.07 Uhr, Objekt erhält Besuch von Strawinski Igor, Komponist. 11.18 Uhr, Strawinski verlässt Ritz, wirkt unerfreut, murmelt was von Geizkragen. 12.40 Uhr bis 1.13 Uhr, Objekt nimmt Lunch im Hotel ein. 1.32 Uhr, Objekt betritt Boutique Chanel Rue Cambon 31. Erfährt dort von Verkäuferin, Besitzerin halte sich seit Anfang Mai in Arcachon auf. Objekt begibt sich anschließend zurück ins Hotel Ritz. Auslagen meinerseits, 50 Franc Hotelportier, 20 Franc Verkäuferin, dito Taxi. Merci, Monsieur Bourlamaque. Ein konziser Report, wie immer. Damit ist der Auftrag abgeschlossen. Pardon, Madame, soll ich diesen Gruß nicht weiter beschatten? Beschattung beendet, Monsieur Bourlamaque. Wir benötigen Sie nicht mehr. Meine Rechnung? Schicken Sie uns zu. Sie kennen ja die Adresse. Madame und Monsieur Dupont, Hotel de Suez, Boulevard Saint-Michel. Bonjour. Monsieur Bourlamaque legte den Hörer auf, zuckte die Achseln, nahm ein aufgeschlagenes Buch vom Schreibtisch und vertiefte sich in Arsène Lupins mysteriöse Abenteuer auf der Insel der 30 Särge. Die Lektüre fesselte ihn so sehr, dass er nicht wahrnahm, wie an seine Türe geklopft wurde, wie diese sich öffnete und wie jemand das Büro betrat. Erst ein kräftiges Räuspern des Besuchers schreckte Monsieur Bourlamaque auf. Aykroyd. Hello, Bourlamaque. Mr. Roger Aykroyd, bienvenue à Paris. Setzen Sie sich. Was führt meinen berühmten britischen Kollegen in mein bescheidenes Büro? Felix und Co. Ah, ich verstehe. Der Ikonenfall liegt Ihnen wohl noch immer schwer im Magen. Die Prudential Assurance Company hat für die Ergreifung der beiden Gauner eine Belohnung von 2.000 Pfund ausgesetzt. 50.000 Franc. Nicht schlecht. Und Herr Bitterli aus Zürich ist bereit, noch 20.000 Franc dazuzulegen. Immerhin. Und das schöne Geld wollen Sie sich in Paris verdienen, cher Confrère? Felix und Co. sind hier, Brullamack. Ach. Das habe ich aus sicherer Quelle. Ich bin sicher, Sie planen einen Coup. Eingedenk unserer guten Zusammenarbeit in vergangenen Jahren bin ich gleich zu Ihnen gekommen, Brullamack. Wissen Sie etwas von Felix und Co.? Könnte sein, cher Confrère. Ach. Könnte durchaus sein. Ich hatte, besser gesagt, zwei höchst verdächtige Klienten, ein Ehepaar Dupont. Reden Sie. Sie erwähnen gewisse Belohnungen, cher Confrère. Was Felix und Co. betraf, war Mr. Eckroyd vor allem persönlich motiviert. Er wollte ihnen die Blamage heimzahlen, die sie ihm 2 Jahre zuvor im Fall der blutigen Muttergottes von Novgorod bereitet hatten. Daher war er nach kurzem Schachern bereit, seinem geschätzten Kollegen Burlamac 60% an den noch zu verdienenden Belohnungen zuzugestehen, worauf dieser sich mit Mr. Eckroyd zum unweit gelegenen Hotel begab. Doch dort mussten die beiden Detektive erfahren, dass die Duponts ausgeflogen waren, ohne eine neue Adresse zu hinterlassen. Mr. Eckroyd und Monsieur Burlamac sahen sich an. Ersterer dachte an seine Rache, letzterer an seine Rechnung. Drei Stunden später. Wieder einmal klingelte in der Suite von Joseph Gross das Telefon. Coco, da bin ich aber froh, dass Sie mich anrufen. Wo stecken Sie, in Paris? Natürlich in Paris, Joe. Wo sollte ich denn sonst sein? In Arcachon. Ah, Sie haben was läuten hören. Kein Wunder, ganz Paris glaubt, ich sei in Arcachon mit Igor. Aber das stimmt nicht. Das habe ich bewusst ausgestreut. Wo ich wirklich bin und was ich tue, wissen nur meine besten Freunde wie Sie. Und Stravinsky? Mehr oder weniger. Er erinnert sich übrigens nicht mehr an die Szene in der New York Bar. Oh, typisch Igor. Sie müssen das verstehen, Joe. Igor ist Künstler. Wenn er versucht, Geld für die Aufführung seiner Werke aufzutreiben, dann kann es schon vorkommen, dass er die eine oder andere unangenehme Geschichte einfach vergisst. Aus taktischen Gründen sozusagen. Ach so. Weshalb ich Sie anrufe, Joe. Ja, Coco? Eine unvorhergesehene neue Entwicklung, Joe. Wir müssen schnell handeln. Was ist passiert, Coco? Anscheinend ist was durchgesickert. Über den Eiffelturm? Über den geplanten Abriss. Ein Konkurrent von Ihnen hat sich beim Ministerpräsidenten gemeldet. Wer? Lars Gondremark, der schwedische Schrottbaron. Der will mir den Auftrag wegschnappen. Ja. Das geht nicht, Coco. Der Ministerpräsident muss Sie noch einmal sprechen, Joe. Seien Sie heute Nacht um 23:30 an der Ecke Rue Cambon, Boulevard La Madeleine. Bringen Sie einen Scheck über 900.000 Francs mit. Die schwarze Unique-Limousine, die 5 Minuten nach 23:30 an besagter Straßenecke hielt, war Joseph Gross nicht unbekannt. Doch dieses Mal saß die Besitzerin persönlich am Steuer. Sie lächelte ihm zu und deutete nach hinten. Im Fond thronte Monsieur Poincaré. Ich war's nicht, Monsieur Poincaré. Ich habe dicht gehalten. Von mir hat niemand was erfahren. Wo auch immer die undichte Stelle sein mag, Monsieur Gross, Sie werden mir zustimmen, wenn ich mit allem Nachdruck feststelle, dass der Abriss des Eiffelturms schneller erfolgen muss, als wir ursprünglich vorgesehen hatten. Genauer, sobald wie nur irgend möglich. Ganz meine Meinung. Wann können Sie, Monsieur Gross? Tja, heute ist Freitag, das Gerät steht bereit. Meine Leute sind heute Nachmittag mit der SS Terrific in Cherbourg gelandet. Morgen sind sie in Paris. Montag. Warum nicht schon übermorgen? Sonntag. Warum nicht? Also Sonntag. In aller Frühe. Je weniger Aufsehen, desto besser. Hier ist Ihre schriftliche Vollmacht, Monsieur Gross, falls Sie Ärger mit unserer wachsamen Polizei bekommen. Wenn ich Sie nun um die vereinbarte Summe bitten dürfte. Merci. Ein Scheck über 900.000 Francs. Ich will doch hoffen, dass er gedeckt ist, Monsieur Gross. Erlauben Sie mal. Joe Gross ist gut für Millionen. D'accord. Dollars und nicht poplige Francs. Beruhigen Sie sich, Joe. Monsieur Poincaré hat nur einen kleinen Scherz gemacht. Dann bis Sonntagmorgen, Monsieur Gross, am Eiffelturm. Sie wollen sich den Abriss ansehen, Monsieur Poincaré? Das lasse ich mir nicht entgehen, Monsieur Gross. Ich auch nicht. Doch, halten Sie nicht nach uns Ausschau, Monsieur Gross. Wir werden inkognito auftreten. Au revoir. Sonntag, 28. Mai 1922. Früher Morgen. Das erste Licht des jungen Tages fällt auf das Marsfeld, auf den Eiffelturm. Friedliche Stille ringsumher. Doch was ist das? In der Ferne rattert, knattert, klappert es. Ein höchst unsonntäglicher Lärm, der immer näher kommt, immer lauter wird. Drei große Lastkraftwagen fahren die Avenue du Suffren entlang, biegen an der Seine rechts ab, halten direkt am Eiffelturm. Kräftige Männer in Arbeitskleidung steigen aus und beginnen, technisches Gerät zu entladen. Ein dunkelrotes Lancia-Cabriolet überquert den Pont Jena und stoppt neben den Lastwagen. Ihm entsteigt Joseph Gross. Aufmerksam überwacht er die Vorbereitungen seiner Leute. Indessen füllt sich der Platz zu Füßen des Turms. Es sind vor allem Touristen, wie man sie in Paris zu jeder Zeit an jedem Ort findet, aber auch Scharen übernächtigt wirkender Männer in Regenmänteln. Daran und an der unvermeidlichen Zigarette im Mundwinkel sind sie leicht als Journalisten auszumachen. Was hat sie am Sonntagmorgen hierher verschlagen? Ein geistesgestörter amerikanischer Millionär namens Joseph S. Gross hatte sich in den Kopf gesetzt, den Eiffelturm abzureißen. Morgen früh wird er ans Werk gehen. Unterschrift Felix und Co. Dieser Brief war am Vorabend bei den Redaktionen aller Pariser Zeitungen eingetroffen und bei der Polizeipräfektur auf der Ile de la Cité. Deshalb marschierte nun auch eine Schwadron Gendarmen auf. Ihr Anführer, ein Capitaine de la Police, musterte mit scharfem Polizistenblick den Menschenauflauf, die Lastwagen, das Abrisskommando. Und schritt sodann mit ruhig festem Polizistentritt auf Letzteres zu. Monsieur Joseph Gross? Der bin ich. Was geht hier vor? Gut, dass Sie da sind, Wachtmeister. Lassen Sie den Platz räumen, damit wir ungestört arbeiten können. Und sorgen Sie vor allem dafür, dass wir Zugang zum Turm kriegen. Die Tür ist abgeschlossen und rein müssen wir. Wir fangen nämlich oben an und arbeiten uns allmählich runter. Sie wollen also wirklich den Eiffelturm abreißen? Na klar. Packen Sie ein. Nehmen Sie Ihre Arbeiter und verlassen Sie diesen Platz. Ich denke nicht daran. Hier, meine Vollmacht. Unterschrieben von Ihrem Ministerpräsidenten. Eine plumpe Fälschung. Monsieur Gross, wenn Sie nicht auf der Stelle verschwinden, lasse ich Sie gewaltsam entfernen. Fassen Sie mich nicht an, Sie Froschfresser. Froschfresser? Sie sind festgenommen. Wegen Beamtenbeleidigung. Ach ja? Sie wagen es, einen Polizeioffizier zu schlagen? Gendarmen! Alle Dack! Hey, Leute! Helft eurem Boss! Die große Schlacht am Eiffelturm endete mit dem Sieg der Staatsgewalt. Trotz ihres heldenhaften Widerstandes mussten sich die Amerikaner angesichts der uniformierten Übermacht geschlagen geben. Sie wurden in Handschellen gelegt und in ein inzwischen eingetroffenes Polizeigefährt verbracht. Durch die lärmende Menge der Neugierigen schoben sich zwei uns bekannte Gestalten, Mr. Aykroyd und Monsieur Bourlamac. Sie hatten von dem mit Felix und Co. unterzeichneten Rundbrief erfahren und sich eingestellt. Beflügelt von der Hoffnung, des gesuchten Gaunerpaares habhaft zu werden. Plötzlich wurde es ganz still unter dem Eiffelturm. Die Gendarmen ließen die Gummiknüppel sinken. Joseph Gross und seine Mann protestierten nicht mehr. Die Menge verstummte. Links vom Bahnhof Grenelle her nahte ein seltsames Gespann. Eine Krankenschwester in Tracht und Häubchen schob einen Rollstuhl. Darin befand sich ein sehr alter Mann, weißhaarig, weiß bebartet. Er schwang einen Krückstock und war augenscheinlich äußerst erregt. Mein Turm! Mein wunderschöner Turm! Was machen Sie mit meinem Turm? Nicht aufregen, Monsieur Eiffel. Denken Sie an Ihr Herz. Eiffel? Das ist Eiffel. Gustave Eiffel! Eiffel, der Turmbauer? Der lebt noch? Mais oui, cher confrère. 90 wird er im Dezember. Mein Turm! Lassen Sie meinen Turm stehen! Melde gehorsamst, Monsieur Eiffel, ein ausländischer Verbrecher hat versucht, Ihren Turm abzureißen. Abreißen meinen Turm? Jamais! Keine Sorge, Monsieur Eiffel, der Täter und seine Helfershelfer sind verhaftet und in sicherem Gewahrsam. Das sollen Sie büßen! Kopf ab, Guillotine! Sacrebleu! Was ist das? Das ist was, Bourlamac? Besehen Sie mal nach rechts, cher confrère. Mein Turm! Mein schöner Turm! Sie dürfen ihn nicht abreißen! Ihr Herz, Monsieur Eiffel, beruhigen Sie sich. Noch ein Eiffel. Ein stockschwingender Weißbart im Rollstuhl mit Krankenschwester. Das zweite seltsame Gespann, das von rechts nahte. Es war eine präzise Kopie des ersten. Mr. Aykroyd und Monsieur Bourlamac sahen sich an. Zuerst ungläubig, dann triumphierend. Eilig strebten sie den beiden Neuankömmlingen zu. Hat Eiffel eine Zwillingsbruder? Nicht, dass ich wüsste, cher confrère. Dann muss der da Felix sein. Und die Schwester ist Co. Wir nehmen ihm die Perücke ab. Und den falschen Bart. Und dann, Bourlamac. Dann, cher confrère, kassieren wir die Belohnung. Au! Weg da! Mon Dieu, was machen Sie denn? Sie reißen dem armen Monsieur Eiffel ja alle Haare aus. Hilfe! Polizei! Der Bart war echt, cher confrère. Die Haare auch. Das war nicht Felix. Das war wirklich Eiffel. Aber dann muss der erste Eiffel... Wo steckt er eigentlich? Während alle Augen auf Eiffel Nummer 2 und die beiden Detektive gerichtet waren, hatte Eiffel Nummer 1 unbemerkt seinen Rollstuhl verlassen. In Begleitung seiner Krankenschwester rannte er in ganz und gar nicht greisenhaftem Tempo zum Pont Jena. Dort eilten beide die Treppe zur Seine hinunter, zu dem schnittigen Motorboot, das dort verteut war, sprangen ins Boot, lösten die Leine, warfen den Motor an. Da fahren Sie hin, cher confrère. Die Seine rauf, nach Osten. Hinterher. Ja, wie denn? Weit und breit kein Boot. Wollen Sie etwas schwimmen, cher confrère? Ach, jetzt sind Sie weg. Hell and damnation. Monsieur, Sie sind beide festgenommen. Wir? Warum? Ein tückischer Überfall auf Monsieur Eiffel. Körperverletzung, Erregung öffentlichen Ärgernisses. Kommen Sie mit. Merlore. Einige Stunden später. Am Fuß des Eiffelturms herrschte der ganz normale Trubel eines ganz normalen Sonntags. Seit 10 Uhr fuhren die Fahrstühle, seit 10 Uhr waren die Aussichtsplattformen geöffnet. Auf der dritten, der obersten Plattform, 276 Meter über der Erde, hielten sich um diese verhältnismäßig frühe Zeit nicht mehr als 2 Personen auf. Offensichtlich Touristen und ebenso offensichtlich ein Paar. Der Mann trug einen auffällig karierten Anzug über einem kragenlosen Hemd. Die Frau ein blau-gelb-rot gestreiftes Kleid, das erheblich länger war, als es die Mode vorschrieb. An ihren Hälsen hingen Kodak-Kameras. Ihre dicken Hornbrillen verliehen ihnen den Ausdruck naiver Vertrauensseligkeit. Beide bewunderten die Aussicht, redeten miteinander und sprachen gelegentlich einer hellen Flüssigkeit zu, die sie aus einem Kühlbehälter in Cocktailgläser füllten. Auf uns, Cora. Auf Felix und Co. Wir haben es geschafft. Wir sind Diplom-Glücksritter. Wir haben den Eiffelturm verkauft. Allerdings allzu viel werden wir von den 900.000 Francs nicht behalten, Felix. Bei den Auslagen? Was uns allein die Soiree bei Coco Chanel gekostet hat. Miete für die Villa, Honorare für 100 Kleindarsteller. Und dann das Flugzeug. Übrigens, Sie waren wunderbar als Coco Chanel Cora. Und wunderschön. Wäre ich Joe Gross, hätte ich mich auch Hals über Kopf in Sie verliebt. Danke. Wenn wir schon dabei sind, Komplimente auszuteilen. Ihr Poincaré war ausgezeichnet. Und mein Stravinsky? Immerhin hat Gross auch dann nichts gemerkt, als er unplanmäßig den Echten traf. Das hätte gefährlich werden können. Wenn der gute Bolamark nicht gewesen wäre. Ihre Idee, unser Opfer durch einen Detektiv beschatten zu lassen, hat sich wirklich ausgezahlt. Wissen Sie, in welcher Rolle Sie mir am besten gefallen haben, Felix? Als Gustave Eiffel. Zeternde alte Männer scheinen Ihnen zu liegen. Schade, dass Ihr Auftritt nur so kurz war. Na, wer konnte denn ahnen, dass der wirkliche Eiffel auftauchen würde? Gut, dass wir für alle Fälle vorgesorgt hatten. Das Motorboot an der Seine. Psst. Sehen Sie mal, wer da aus dem Lift steigt, Felix. Joe Gross. In der Tat. Es war der Schrottkönig. Nachdem er gegen eine hohe Kaution aus dem Polizeigewahrsam entlassen worden war, hatte es ihn zurück zum Eiffelturm getrieben. Warum? Das wusste er selbst nicht. Trüben Blickes schaute er nach Westen, Gengarsch, Versailles und Chartres. Von den beiden Touristen nahm er keine Notiz. Diese von ihm dagegen umso mehr. Hi, sind Sie nicht Joe Gross aus Milwaukee? Ja, und? This is great. Wir kommen auch aus dem Mittelwesten. Howdy, ich bin George F. Babbitt und das ist meine Mrs. aus Zenith, Iowa. Hi, wir haben Sie gleich erkannt, Joe. Wir haben nämlich Ihr Bild oft in der Zeitung gesehen. So. Trinken Sie einen Schluck mit uns, Joe? Warum nicht? Ich kann's gebrauchen. Wissen Sie, ich habe gerade 900.000 Francs verloren und mich dabei auch noch mächtig blamiert. Oh, oh, come on. Das Think ist Pech. Positive, Joe. Das Leben geht weiter. Down the hatch, Joe. Um Gottes Willen, was ist denn das? Ein Cocktail. Aber ganz bestimmt kein Martini. Wir haben ihn vorhin selbst erfunden. Und weil wir ihn auf dem Eiffelturm trinken, nennen wir ihn Eiffelsauer. Was ist denn da drin? Nur Gutes. Gin, Absinth. Champagner, Eis. Und ein Schuss Zitronensaft. Noch einen, Joe? Eiffelsauer. Kriminalhörspiel von Michael Koser. Mit Rosemarie Fendel als Erzählerin, Cornelius Obonja und Maren Kreumann als Felix und Co. In weiteren Rollen Gunter Schoß, Sergej Gladkich, Michael Hahnemann, Hans Diehl, Rainer Klute, Max Volkert Martens, Michaela Ziegler, Karl-Heinz Koinski, Shelley Kupferberg, Helmut Ahner, Clarisse Cosset. Besetzung Michaela Ziegler-Heim. Schnitt Sabine Winkler, Ton Thomas Monnerjan. Regieassistenz Gabriele Figge. Regie Rainer Klute. La la la, ein Lied aus Paris, ein Lied von der Seine. La la la la la la la la. Produktion Deutschlandradio Berlin 1999.